Kapitel 5. Das Gesetz verstehen. Da wir nun unter Gnade sind, treffen noch irgendwelche Gesetze unter dem neuen Bund auf uns zu? Das ist eine Frage, die viele Menschen stellen. Paulus sagt uns in Römer 6, 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade seid. Unglücklicherweise habe ich diese Schriftstelle oft missverstanden und falsch ausgelegt gesehen. Menschen wenden diese Bibelstelle auf eine Weise an, die sie dazu führt, gesetzlos zu leben. Kürzlich sagte mir jemand, dass es, weil wir unter Gnade sind und im neuen Bund leben und da Jesus alle Sünde vergangen, gegenwärtig und zukünftig am Kreuz entfernt hat, in Gottes Augen keine Sünde mehr gebe. Er sagte mir auch, falls wir etwas tun sollten, was als Sünde betrachtet worden sei, müssten wir es weder bekennen noch uns darüber sorgen, weil es in Gottes Augen keine Sünde mehr gebe. Das klingt wie ein logisches Argument, mit dem auch Paulus in seinen Tagen konfrontiert war. Im nächsten Vers von Römer 6 packt er diese Frage an, indem er sagt, wie nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Er fährt fort, das sei ferne. In diesem Kapitel werde ich viele Fragen beantworten bezüglich des Gesetzes, einschließlich der Frage, wie es auf uns angewendet wird und ob wir ihm noch gehorchen müssen. Das ist ein wichtiger Teil, um den neuen Bund zu verstehen, als Paulus sagte, dass Sünde keine Herrschaft über uns hat, weil wir unter Gnade und nicht unter Gesetz sind, verglich er den alten mit dem neuen Bund. Wir müssen verstehen, dass in der Bibel der alte Bund manchmal auch als das Gesetz bezeichnet wird, weil Mose, der das Gesetz gab, auch der Mittler des alten Bundes war. Unter dem Gesetz gab es keine Macht, frei von Sünde zu leben, weil unsere sündige Natur noch nicht behandelt worden war. Der neue Bund hob uns über das Gesetz, indem er unsere sündige Natur zerstörte und uns Gnade gab, das heißt, die göttliche Fähigkeit nicht zu sündigen. Ich spreche in meinem Buch Sünde sehr ausführlich über dieses Thema. Gehorsam, dem Gesetz gegenüber. Die Bibel ist sehr klar darüber, dass niemand Gerechtigkeit durch Werke, das heißt durch das Halten des Gesetzes, erlangen kann. Leider kommen viele Menschen immer noch auf Grundlage des Haltens des Gesetzes zu Gott. Sie meinen, wenn sie alles richtig machen, wird Gott nun antworten. Die Schrift sagt uns, dass die einzige Gerechtigkeit, die von Gott akzeptiert wird, die Gerechtigkeit ist, die alleine durch den Glauben an Christus kommt. Paulus sagt im Römer 3, 20. Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir dürfen niemals, auch nicht für einen Moment, versuchen, vor Gott Gerechtigkeit durch das Halten des Gesetzes zu erlangen, nicht einmal der 10 Gebote. Gott hat keine Freude an unseren guten Werken, wenn sie in der Absicht getan werden, dadurch vor ihm Gerechtigkeit zu erlangen. Gründe für das Gesetz. Es stellt sich die offensichtliche Frage, warum hat Gott dann das Gesetz gegeben? Das Gesetz hatte mehrere Gründe, aber im Moment möchte ich mich nur auf einen davon fokussieren. Das Gesetz wurde gegeben, um uns zu zeigen, dass wir Christus brauchen. Paulus sagt uns in Galater 3, 24. So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister geworden auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerechtfertigt würden. Diese Schriftstelle zeigt uns so wunderbar das Herz Gottes und den neuen Bund. Gott gab das Gesetz und sagte den Menschen, dass, wenn sie es vollkommen befolgten, sie auf jede erdenkliche Weise gesegnet sein würden und vor ihm angenommen seien. Eine der Bedeutungen des Wortes gerecht ist angenommen sein. Weil kein Mensch vor Gott durch das Halten des Gesetzes angenommen werden kann, diente das Gesetz als Lehrmeister, um uns zu Christus Jesus zu ziehen. Es zeigt ganz deutlich die Unmöglichkeit, vor Gott ohne Jesus Christus angenommen zu sein. Egal, wie sehr sich die Menschen anstrengten, sie versagten immer. Christus, das vollkommene Opfer, machte uns annehmbar vor Gott, obwohl wir das Gesetz 1 Million Mal gebrochen hatten. Ohne das Gesetz hätten wir niemals erkannt, dass wir Jesus Christus brauchen. Ich möchte noch einmal betonen, dass kein Gesetz, weder die 10 Gebote noch zeremonielle Gesetze noch zivile Gesetze, uns vor Gott gerecht machen. Welchen Gesetzen gehorchen wir? Wir leben nicht nach dem alttestamentlichen Gesetz, aber das bedeutet nicht, dass wir gesetzlos sind. Lasst mich die Frage beantworten, welche Gesetze heute noch für uns gelten. Das Neue Testament sagt uns viele Dinge, die wir tun sollen. Es spricht sich klar gegen ein Leben in Gesetzlosigkeit aus, dennoch sagt es klar, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Das sieht nach gegensätzlichen Aussagen aus und verwirrt viele Leute. Weil das Gesetz die Grundlage des alten Bundes war, wie wir gesehen haben, und der Bund ganz spezifisch zwischen Gott und Israel geschlossen wurde, findet das Gesetz auf uns ganz offensichtlich keine Anwendung. Das Neue Testament spricht jedoch vom Gesetz Christi, dem Gesetz der Freiheit, und auch von dem neuen Gebot, welches Jesus uns gegeben hat. Die einzigen Gesetze, nach denen wir im neuen Bund leben müssen, sind die Gesetze, die Jesus oder die Apostel ausdrücklich gelehrt und durchgesetzt haben. Wir müssen jedoch verstehen, dass die Anwendung dieser Gesetze des neuen Bundes völlig anders ist. Wir gehorchen diesen Gesetzen nicht, um vor Gott gerecht zu werden, sondern als Antwort auf die Gerechtigkeit, die wir so großzügig von Jesus erhalten haben, und diesen folgen wir mit Freude. Jesus hat den Maßstab angehoben. Der Standard des alttestamentlichen Gesetzes war schon hoch, aber als Jesus kam, hob er den Standard. Anstatt zu sagen, kümmert euch nicht um das Gesetz, hob Jesus den Standard an. Zum Beispiel lesen wir in Matthäus 5, 27 bis 28. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Was meinte Jesus, als er solch radikale Dinge sagte? Wir müssen uns erinnern, dass Jesus in der Zeitperiode zwischen dem Alten und dem Neuen Bund lebte. In vielen seiner Lehren, wie zum Beispiel in der Bergpredigt, gab er uns Hinweise darauf, wie wir unter dem Neuen Bund leben und welchen Gesetzen wir gehorchen sollten. Der Standard des Gesetzes Christi ist viel höher als der Standard des Gesetzes Mose. Der Grund dafür ist die Macht des Neuen Bundes. Im Neuen Bund hat Gott die sündige Natur vollkommen zerstört und uns befähigt, nach dem Gesetz Christi zu leben und ihm zu gehorchen, welches auch das Gesetz der Liebe ist. Das neue Gebot. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, dass, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Das war etwas, was sie noch nie gehört hatten, denn der alte Bund arbeitete so nicht. Unter dem alten Bund war es ein Auge für ein Auge und ein Zahn für einen Zahn. Plötzlich sprach Jesus von einem neuen Gebot, welches radikal verschieden war von allem, was sie je zuvor gehört hatten. Dies ist das Gesetz Christi oder das Gesetz der Liebe, nachdem wir im neuen Bund leben nicht um dadurch Gottes Gunst zu gewinnen, sondern weil wir seine Gunst schon gewonnen haben. Jesus hat seinen Jüngern nicht nur gesagt, dass das neue Gebot sei, einander zu lieben, sondern er sagte es sei, einander so zu lieben, wie er sie geliebt hatte. Sie wussten, nachdem sie 3,5 Jahre lang Tag und Nacht mit ihm gegangen waren, dass er sie auf vollkommene Weise liebte. Im selben Kapitel demonstrierte Jesus seine vollkommene Liebe, dies ist das Kapitel, wo er ihre Füße wusch und das letzte Abendmahl mit ihnen feierte. Es ist auch das Kapitel, in welchem er ihnen den neuen Bund ankündigt, den Bund der Liebe. Der Apostel Paulus ist, wie wir in Römer 13, 18, in völliger Übereinstimmung mit Jesus, was das Gesetz der Liebe betrifft, wenn er sagt: Seid niemand etwas schuldig, als dass ihr einander liebet, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Er sagt ein paar Verse später, Vers 10: Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Jakobus spricht auch vom Gesetz der Freiheit im Neuen Testament. Er sagt uns in Jakobus 1, 25. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Jakobus spricht über das Gesetz der Freiheit im Zusammenhang damit, ein Täter und nicht nur ein Hörer des Wortes Gottes zu sein. Jakobus schlussfolgert, dass die, die das Wort Gottes tun, in allem, was sie tun, gesegnet sein werden. Wenn wir die Brille des Alten Bundes auf diese Schriftstelle anwenden, dann könnten wir denken, dass wenn wir dem Gesetz der Freiheit gehorchen und tun, was Gott in seinem Wort sagt, Gott uns segnen wird, bei allem, was wir tun. Leider ist das die Art, wie viele Christen die Bibel lesen und verstehen. Jakobus sagt gar nichts darüber, dass Gott uns segnet. Er sagt, dass jene, welche in das vollkommene Gesetz der Freiheit schauen und darin bleiben, gesegnet sein werden. Es beschreibt einfach die Konsequenzen davon, wenn man das Leben auf die rechte Art lebt. Gott hat uns in Christus Jesus schon gesegnet, unabhängig davon, was wir jemals tun werden. Um all die Segnungen, die der neue Bund für uns bringen soll, zu erfahren und in ihnen zu wandeln, müssen wir dem Gesetz der Liebe gehorchen, welches das Gesetz Christi oder das Gesetz der Freiheit ist. Gesetz und Gesetzlosigkeit. Paulus war nicht unter dem Gesetz Mose, noch lebte er gesetzlos. 1. Korinther 9, 19 bis 21 sagt uns, wie Paulus das Gesetz der Liebe anwandte. Denn wiewohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um ihrer desto mehr zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, auf dass ich die Juden gewinne, denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, obschon ich nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, wiewohl ich nicht ohne göttliches Gesetz lebe, sondern in dem Gesetz Christi, damit ich die gewinne, welche ohne Gesetz sind. Im Vers 21 sagt er uns, dass er vor Gott nicht ohne Gesetz ist, sondern unter dem Gesetz Christus gegenüber. Paulus lebte nicht nach irgendeinem Teil der 613 Gesetze, sondern er lebte unter dem Gesetz Christi. Sein Herz war gefangen von der wunderbaren Wahrheit des neuen Bundes, welcher die tiefe Liebe Gottes ihm gegenüber zeigte. Seine natürliche Antwort darauf war, unter dem Gesetz Christi zu leben, welches das Gesetz der Liebe ist. Wir müssen immer daran denken, dass das Gesetz Mose nicht das Problem war. Das Problem war, dass der Mensch sowohl unwillig als auch unfähig war, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Ich werde später in diesem Buch zeigen, dass Gott niemals aufgrund irgendeines Teiles des Gesetzes mit dir in Beziehung treten wird, sondern immer nur auf Basis dessen, wer wir in Christus sind. Die Warnung Jesu. Jesus ermahnte uns warnend, uns jeglicher Haltung von Gesetzlosigkeit bewusst zu sein. In Matthäus 7, 21 bis 24 sagt er. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ich weiß, dass die verschiedenen Bibelübersetzungen verschiedene Worte am Ende von Vers 23 verwenden. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Übeltäter ist ohne ein Gesetz sein oder zu leben. Jesus sagt uns, dass ihn als Herrn zu bekennen nicht genug ist, um in das Königreich einzutreten. Zu leben, als ob wir ohne jegliches Gesetz wären und unachtsam mit Sünde umzugehen, wird uns nicht den Eintritt ins Königreich Gottes bringen. Ich spreche hier nicht von Errettung, sondern davon, das Königreich zu erben. Wenn du teilhaben möchtest am Königreich Gottes, musst du verstehen, dass es dafür lebenswichtig ist, den Lehren Jesu zu folgen und durch das Gesetz der Liebe zu leben. Das Beispiel der Pharisäer. Die Pharisäer hielten das zivile und das zeremonielle Gesetz Mose perfekt. Sie fügten auch noch die Überlieferungen der Ältesten hinzu, wie ich früher schon erwähnte. Dadurch brachen sie das moralische Gesetz Gottes, das Gesetz der Liebe. Jesus sagte ihnen in Matthäus 12, 7. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Was geschah hier, dass Jesus, einmal mehr, veranlasste, die Pharisäer zu konfrontieren? Die Jünger gingen am Sabbat durch ein Kornfeld. Weil sie hungrig waren, fingen sie an, die Kornähren zu pflücken und zu essen. Sofort beklagten sich die Pharisäer und sagten Jesus, dass seine Jünger das Gesetz brechen. Erinnert euch daran, der Sabbat war Teil der 10 Gebote. Wenn wir nach den 10 Geboten leben sollten, wäre Jesus ein furchtbares Vorbild für uns gewesen, weil er dieses 4. Gebot über das Halten des Sabbats ständig brach. Jesus antwortete den Pharisäern, indem er ihnen sagte, dass seine Jünger vor Gott, der Barmherzigkeit möchte, völlig schuldlos seien. Wir laufen alle Gefahr, moderne Pharisäer zu werden, die Teile des Gesetzes Mose, oder schlimmer noch, menschengemachte Gesetze halten, aber keine Barmherzigkeit zeigen. Das ist eine Haltung, die wir ablehnen müssen und der wir nicht erlauben dürfen, Teil unseres Lebens zu sein. Ich habe unzählige Christen getroffen, die aufgrund dieser Haltung ihre Gemeinden verlassen haben. Ihre Leiter hatten hartherzig das Gesetz angewandt, anstatt Barmherzigkeit zu zeigen und nach dem Gesetz Christi zu leben, welches das Gesetz der Liebe ist. Gesetz oder Einladung? Eine Offenbarung, die mein Leben verwandelt hat, ließ die Gesetze des Alten Bundes im Neuen Bund zu Einladungen werden. Im Alten Bund war Heiligkeit ein Gesetz, im Neuen Bund verwandelte sie sich in eine Einladung. Gott lädt uns ein, an seiner Heiligkeit teilzuhaben und heilig zu leben, wie er heilig ist. Ich erinnere mich daran, als Gott zu mir sagte, dass wenn ich als erstes am Morgen alle Ablenkungen beiseite legen, mein Handy nicht einschalten und meine E-Mails nicht ansehen oder mich nicht mit anderen Leuten beschäftigen würde, bevor ich Zeit mit ihm verbracht hätte oder mit ihm eine Zeit lang in Beziehung gewesen wäre, dann würden die Salbung, die Wunder und die Autorität, in der ich wandelte, stark zunehmen. Ich erlebte eine der größten Schlachten meines Lebens, weil ich das in ein Gesetz verwandelte. Ich stand jeden Morgen auf mit der Haltung, ich darf auf keinen Fall mein Handy einschalten, meine Nachrichten oder E-Mails lesen, bevor ich nicht Zeit mit dem Herrn verbracht habe. Dann, eines Tages, sagte Gott zu mir, dass er mir niemals ein Gesetz zum Gehorchen gegeben habe, sondern dass er mich zu einem Leben in größerer Salbung, Wundern und Autorität eingeladen habe. Das veränderte alles, denn anstatt einem Gesetz zu gehorchen, nahm ich einfach seine Einladung an.